Der letzte Schneeball trifft. Ein Olympia-Krimi von Rainer Gussek und Bernhard Lassalle. Ein Gemeinschaftsprojekt von NDR, WDR, HR, Radio Bremen und der Kinderzeitschrift Geolino. Tja, das ist schon eine verdammt komische Geschichte. Letztes Jahr war ich noch eine ganz normale Schülerin auf einer ganz normalen deutschen Schule. Heute sitze ich hier in Pepper River City und soll die anderen Olympischen Spiele leiten. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, echt nicht. Dabei hat alles nur mit einem Spaß angefangen. Wir in unserer Schule fanden, dass die Olympischen Spiele nur noch wenig mit Sport zu tun haben. Viel wichtiger ist oft das Geldverdienen. Der Spaß geht dabei doch irgendwie verloren, oder? Da haben wir einfach eigene Olympische Spiele an unserer Schule organisiert und uns dafür ganz neue Sportarten ausgedacht. Schokoladeneiswett schlecken, Füße warm stampfen. Unsere Zeitung hat darüber berichtet. Und wir haben die Sachen ins Internet gestellt. Eiszapfen Dauerlutschen. Eisschollenregatta. Schneemann Wettbau. Ich hätte aber nie gedacht, dass schon wenige Wochen später an vielen anderen Schulen ähnliche Wettbewerbe stattfinden würden. Naja, die Idee ist einfach gut angekommen. Ein halbes Jahr später haben sogar Kinder in ganz anderen Ländern Spiele veranstaltet und die hatten auch tolle Ideen, wirklich. Patinare nel lago di cioccolato. Tenniskuh am Ribnam. Und jetzt sitze ich hier in Pepper River City. Aus allen Teilen der Welt sind Athleten zu unseren Olympischen Spielen gekommen. Was für ein Spaß. Skakać na śniegu. Football de nieve. Memory z lodowymi kostkami. Wir haben absolut witzige Sportarten hier im Wettbewerb, die bei den Leuten auf der ganzen Welt riesig ankommen. Von überall her sind Fernsehteams angereist, um zu berichten. Was meint ihr, was man da alles organisieren muss? Die Wettbewerbe finden übrigens auf der Farm von Mr. Schulz statt. Der hat uns sein ganzes Land zur Verfügung gestellt, weil er unsere Idee so toll fand. Bei unseren Spielen ist Mr. Schulz so eine Art Hausmeister. Technischer Direktor, bitte, ja? Jetzt hat er zwar manchmal die Schnauze voll, ist aber irgendwie natürlich auch mächtig stolz, dass die ganzen Leute hier sind. Und dann die Journalisten. Von überall her kommen die, um über uns zu berichten. Mann, was waren meine Eltern stolz, als sie mitbekamen, dass auch ich, ihre kleine Tochter Emily, ins Fernsehen kommt. In die Tagesweltsendung zum Beispiel. Da hatte ich allerdings einen ganz schönen Bammel. Verehrte Zuschauer, guten Abend. Am morgigen Sonntag werden in Pepper River City die sogenannten anderen Olympischen Spiele eröffnet. Sie werden die anderen genannt, weil bei ihnen alles anders sein soll. Im Mittelpunkt stehe der Spaß an ungewöhnlichen Wettbewerben, behaupten die Organisatoren. Werbung zum Beispiel sei grundsätzlich verboten. Das gefällt den Herren des richtigen Olympischen Komitees natürlich gar nicht. Ihnen laufen die Zuschauer weg. In Pepper River City hingegen reibt man sich die Hände. Diese anderen Olympischen Winterspiele sollen eine ganz besondere Sache werden. Zugeschaltet ist uns nun in Pepper River City die 12-jährige Emily aus Deutschland, Hauptorganisatorin dieser anderen Winterspiele. Guten Abend, Emily. Hallo, Herr Klickert. Morgen ist euer großer Tag. Die anderen Olympischen Winterspiele werden eröffnet. Was versprecht ihr euch von diesen Spielen? Ich glaube, dass sie irgendwie Spaß machen. Wir haben ja auch ganz andere Sportdisziplinen. Eisblock zerkreischen zum Beispiel. Das ist eine total schrille Sache. Oder Wettzittern. Und es stört dich nicht, dass das offizielle Olympische Komitee eure Spiele eine Lachnummer genannt hat? Unwürdig, den Begriff olympisch zu tragen? Ich find's toll, wenn die Leute lachen. Die sind ja nur sauer, dass ihnen die Zuschauer weglaufen. Nun munkelt man bekanntlich, dass bei den richtigen Olympischen Spielen nicht immer alles mit rechten Dingen zugeht. Viel Geld ist da im Spiel, alle gehen ganz verbissen an die Sache. Da wird sogar gedopt. Ist das bei euren Spielen anders? Klar, wir haben doch Lino, der ist ein Roboter. Den kann man nicht reinlegen. Lino überwacht die Einhaltung aller Regeln und verteilt auch die Medaillen. Da kann also gar nichts passieren. Und was ist mit dem Geld? Braucht ihr kein Geld, um eure Spiele zu organisieren? Das haben unsere Eltern gespendet. Ganz viele Schulen haben auch Feste veranstaltet, um Geld zu sammeln. Hauptsache, bei uns gibt's keine Werbung. Das ist doch absolut albern, dass Athleten mit einem Namen von einem Schokoriegel auf der Brust rumlaufen. Gibt's keine Schokolade bei diesen Spielen, die ja vor allem von Kindern organisiert werden? Natürlich essen wir auch Schokolade in Mengen. Trotzdem soll das Geld... Emily, da will einer wissen, wo die Pinguin-Snowboarder trainieren sollen. Gleich Kim, lass mich das eben noch zu Ende schauen. Hallo. Ah, hallo, Emily. Sag mal, kann man da nicht was machen? Diese Leute sind echt verrückt. Die kreischen wie Wind vor meinem Wohnzimmerfenster. Hallo, Mr. Schulz. Das sind bestimmt die Athleten vom Eisblock zerkreischen. Und die müssen so schreien? Lassen Sie sich von Kim ein paar Ohrstöpsel geben. Wenn das hilft. Oh, immer ich. Und wo soll ich jetzt Ohrstöpsel herbekommen? Jetzt lasst mich doch noch kurz in Ruhe. Ich will mir das von der Tageswelt angucken. Ohrstöpsel, hat Emily gesagt. Oh Mann, ist das dann auch ein Theater hier. Aber lustig. Hallo, Emily. Mensch, Lino, hast du mich erschreckt. Was gibt's denn? Ich schaue mir gerade das Interview in der Tageswelt an. Irgendwie läuft nicht alles exakt. Was ist denn nun schon wieder passiert? Der Oberpinguin beim Snowboarden klagt darüber, dass er keinen Frack mehr hat. Der sei beim Waschen eingelaufen. Und genug Wolle für das Wettstricken haben wir auch nicht. Wieso das denn? Die gesamten Wollknäuelvorräte sind verschwunden. Hört das denn nie auf? Warum geht immer wieder was schief? Vielleicht hat das ja doch etwas mit diesen E-Mails zu tun. Dieser Blödian mit seinen Mitteilungen? Das ist doch Quatsch. Bitte, man hört ja nichts mit diesen Stöpseln im Ohr. Bist du Emily? Wie? Ja? Was gibt's denn? Noch mehr Probleme? Naja, also ich bin Moritz. Meine Mutter tritt im Eisblock-Kreischwettbewerb an. Und ich bin ihr Trainer. Klasse, alles klar bei euch? Ja. Naja, darum geht's. Um das Wohnzimmerfenster. Ich kann mir das gar nicht erklären. Wir haben nur ein bisschen Probe gekreischt, höchstens auf 30%. Meine Mutter ist sowieso irgendwie nicht in Form. Naja, und trotzdem ist das Fensterglas vom Kreischen zersprungen. Ja, das kann aber eigentlich gar nicht passieren. Da muss irgendwas anderes hinterstecken. Ist schon okay, Moritz. Wir bringen das in Ordnung. Aber vielleicht solltet ihr euch doch besser einen anderen Platz zum Trainieren suchen. Irgendwo im Wald, wo ihr ganz eure Ruhe habt. Mr. Schulz weiß bestimmt einen guten Ort. Hä? Nehmen Sie mal ein Stöpsel raus. Hä? Ah, ach so. Das ist Mr. Schulz, unser Hausmeister. Emily, technischer Direktor. Ja. Zeigen Sie Moritz eine Stelle, an der er mit seiner Mutter in Ruhe fürs Wettkreischen trainieren kann? Das ist eine gute Idee. Kommt, Moritz. Wir gehen zur Sandgrube. Da kommt nie einer vorbei. Kim, kannst du das regeln mit der Fensterscheibe? Oh, immer ich. Emily, ich schaff das auch alles nicht mehr. Dann hol dir doch jemanden dazu. Sind ja genug Leute da. Eine unangenehme Angelegenheit. Oh nein, Lino, was ist also noch schiefgegangen? Die hat aber auch ein Organ, deine Mama. Nichts ist schiefgegangen. Wir haben nur eine neue E-Mail bekommen. Du meinst so eine E-Mail? Exakt. Mist, lass uns in den Computerraum gehen. Kim, ich gehe mit Lino nach nebenan. Lass keinen rein, ja? Stell dich vor die Tür. Immer ich. Wieder so eine E-Mail mit gesprochener Botschaft im Anhang? Exakt. Verfremdet, aber virenfrei. Habe ich alles schon gecheckt. Also gut, dann lass mal hören. Ich starte die Sounddatei. Ich grüße euch. Warum hört ihr nur nicht auf mich? Ich hatte doch gesagt, die Spiele dürfen nicht stattfinden. Die sind blöd, dämlich, klar, hä? Also sofort aufhören damit, klar? Oder wollt ihr euch ganz doll blamieren, ja? Könnt ihr haben. Kein Problem. Also, die Eröffnung findet nicht statt. Adios. Goodbye. Kapierst du das, Lino? Was will der Kerl eigentlich? Er will, dass unsere Spiele nicht stattfinden. Aber warum? Was meint der mit stören? Wen stören wir denn? Ich vermute ihn. Der ist doch selbst blöd, der Kerl. Auf so ein Spielchen lassen wir uns nicht ein. Der reibungslose Verlauf der Spiele ist unwahrscheinlich. Was ist das bloß für einer? Kommst du, Emily? Was ist denn, Kim? Die Reporter warten, um die Sportartenerfinder zu interviewen. Ich komme sofort. Und so kann ich mein Wort nehmen, klar? Geheimhaltung gewährleistet. Hier meldet sich Peter Hugenbart mit einem Bericht über die Olympischen Spiele der anderen Art aus Pepper River City. An meiner Seite stehen wahre Erfinder, Sportartenerfinder, um genau zu sein. Wir stellen einige der Kinder vor, die sich diese herrlichen Wintersportarten, die hier an den Start gehen, ausgedacht haben. Zum Beispiel Johanna Rakebrand aus Großflöte. Hallo. Wo liegt denn eigentlich Großflöte? Ja, in der Nähe von Braunschweig so. Und was für eine Sportart hast du dir ausgedacht? Bei mir müssen die Sportler Wollpullover stricken, während sie auf einem Schlitten den Berg runterrasen. Ja, das hört sich nicht gerade einfach an. Wie wird denn dort gewertet? Wer ist am Schluss der Gewinner? Der Gewinner ist der, der am meisten Wolle verstrickt hat und bei dem es wenigstens so aussieht, als ob es eine Jacke sein könnte. Aber es ist egal, welches Muster er benutzt, also rechte Maschen oder Stäbchen. Herzlichen Dank, Johanna. Weiter geht es mit einem ganz anderen Wettbewerb. Worum geht's bei dir? Man muss einem Walross die Zähne putzen. Und wie heißt deine Sportart? Walross wird Zähne putzen. Die Erfinderin dieser Sportart kommt aus der Schweiz, aus Grenichen. Hallo, Rahel Rauch. Grüezi. Welche Regeln gibt es denn beim Walross Wettzähne putzen? Wer gewinnt am Schluss? Man muss die Zähne des Walrosses möglichst sauber putzen. Und eine zusätzliche Erschwerung ist es, dass der Sportler einen bestimmten Kreis, der um das Walross gezogen ist, nicht verlassen darf. Walrosszähne können gewaltig groß sein. Werden da Klobürsten benutzt? Nein, es muss eine normale Handzahnbürste sein, auch keine elektrische. Und wieso keine Klobürsten? Das geht vor allem zu schnell und es ist nicht mehr so lustig. Herzlichen Dank, Rahel. Wir haben noch Zeit, um eine dritte Sportartenerfinderin zu interviewen. Eine Erfinderin aus Fürth im schönen Frankenland. Willkommen, Eva Spanier. Hallo. Was müssen die Athleten in deiner Sportart machen? Ich habe das Pinguin-Eiszapfenfangen erfunden. Und zwar ein Pinguin und ein Schütze bilden ein Team. Die Schützen schießen mit Pfeil und Bogen Eiszapfen von einer Stange und ihr Pinguin muss die auffangen. Aber die Pinguine von den anderen Teams behindern ihn. Sie bewerfen ihn mit Schneebällen. Ja, können sich die Pinguine dabei nicht wehtun? Darum werden ja Schneebälle benutzt und natürlich muss der Schnee weich sein. Bisher ist noch kein größerer Unfall vorgekommen. Und das war sie schon, unsere Live-Reportage von den etwas anderen Winterspielen in Pepper River City. Alle Athleten sind übrigens Erwachsene, aber sie werden immer von Kindern trainiert. Da sehen wir mit Spannung den Wettspielen entgegen. Zurück ins Studio. Wir könnten viel besser mal einen Bericht über das Wettkreischen bringen. Obwohl, so wie Mama gerade in Form ist, wird das sowieso nichts mit der Medaille. So ein Mist. Aber was ist denn jetzt, Mama? Du hast doch diesem Mr. Schulz selbst gesagt, hier draußen im Wald würdest du zu Topform auflaufen. Ich weiß auch nicht. Ich bekomme keinen vernünftigen Ton raus. Nur weil du andauernd am Mampfen bist. Das kann ja nicht klappen. Diese ganzen Schokoriegel und Gummibärchen, das ist nicht gut für Sportler. Aber ich bin ja auch keine Sportlerin. Wie konnte ich mich von dir nur breitschlagen lassen und bei diesen Spielen mitmachen? Ich will was Süßes. Damit ist jetzt Schluss. Hier im Wald gibt es keine Süßigkeiten und ich habe alles weggeworfen, was wir sonst immer mitnehmen. Was? Das ist gemein. Nun hör mir doch mal kurz zu, Mama. Wir müssen das Eisblockzerkreischen gewinnen. Ich habe auf dich gewettet. Was? Ein Jahr Taschengeld. Was? Nein! Siehst du, es geht doch schon viel besser. Schokoriegel, Dauerlutscher. Ja, ja, ja, ja. Heiße Waffeln, Süßigkeiten aller Art. Da muss ich hin. Nein, nein, nein. Oh Mann, das ist nicht gut für deine Kreischpower. Es ist mir doch egal. Hallo, hallo. Also ich hätte gerne Karamellbonbons und Gummibärchen. Bitteschön, die Dame. Herzlichen Dank. So ein Schwachsinn. Selbst hier mitten im Wald laufen die mit Süßigkeiten rum. Das kann doch nicht wahr sein. Wundervoll. Genau, das hat mir gefehlt. Und du glaubst, das bringt dich jetzt in Form? Süßigkeiten, Schokoriegel. Wird schon sehen. Pass mal auf. Klar, versuch's mal. Oh Mann, so gewinnen wir doch nie. Ja, da hatte Moritz ein kleines Problem. Chancen beträchtlich gesunken. Stimmt, Lino. Aber was war das im Vergleich zu den Problemen, die sich uns auftaten? Ihr habt es ja mitbekommen, erst diese verrückten Botschaften und dann ging ja auch andauernd etwas schief. Zum Beispiel bei der Eröffnungsfeier. Da sollten die Front Street Girls unser olympisches Feuer entfachen. Das war so ein umgebauter Gasherd, den uns Mr. Schulz geschenkt hatte. Unsere Popstars gingen also mit ihren Feuerzeugen feierlich zum Gasherd und, was passierte? Nichts. Das Ding war nicht in Gang zu setzen. Später haben wir herausgefunden, dass die ganzen Löcher vom Gasherd mit Kaugummi zugeklebt waren. Jetzt aber war es natürlich erstmal eine ganz schöne Blamage. Rein äußerlich haben wir uns natürlich nicht aus der Ruhe bringen lassen und nur eine Stunde später den ersten Wettbewerb eröffnet. Das Schimpfwörter Schlittschuhlaufen. Ob wenigstens da keine Panne passieren würde? Mein Temperaturmessarm meldet unerklärliche Schwankungen in der Eistemperatur. Überprüfung erforderlich. Sind Sie dafür zuständig? Na klar. Ist alles im grünen Bereich, Meister. Kim, komm mal her. Immer ich. Die Temperatur ist nicht korrekt. Hey, Kleiner. Immer kühlen Kopf behalten. Alle Gefrieraggregate laufen. Also, see you. Lino, Emily sagt, du sollst zu ihr ans Mikro kommen. Wir sollen mit dem Wettbewerb anfangen. Die Leute warten. Das ist nicht erfreulich. Warten macht die Menschen ungeduldig. Gib Emily ein Zeichen, sie kann beginnen. Ich bin sofort bei ihr. Emily, kannst loslegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Schimpfwörter-Schlittschuhlaufen hier auf dem Teich von Mr. Schulz. Technischer Direktor, bitte, das klingt so schön. Mr. Schulz ist unser technischer Direktor. Danke. Unser Oberschiedsrichter Lino wird Sie kurz mit dem Regelwerk vertraut machen. Beim Schimpfwörter-Schlittschuhlaufen gibt es eine Pflicht und eine Kür. In der Pflicht müssen die Athleten ein vorher bekannt gegebenes Schimpfwort beim Schlittschuhlaufen in das Eis schreiben. Die Pflicht fand bereits statt. In der Kür dürfen sie ein Schimpfwort ihrer Wahl schreiben. Gewonnen hat der Athlet, der ein neues Schimpfwort möglichst fehlerfrei in das Eis ritzt. Was meine Karpfen unter der Eisdecke wohl zu diesen Schimpfwörtern sagen? Was für ein Affentheater. Meine Damen und Herren, der Wettbewerb ist eröffnet. Das ist irgendwie schade. Von mir aus kann man gar nichts erkennen. Setzen Sie sich doch oben auf Ihre Scheune. Das ist gut. Und schalten Sie Ihr Kofferradio an. Im Radio wird alles übertragen. Oben angucken und gleichzeitig hören, das wird ja immer besser. Tschüss, bis später. Welcher Sender? Die Olympischen Spiele werden Ihnen präsentiert von Goldschoko, dem unwiderstehlichen. Nee, das sind die normalen Olympischen Spiele. Wo werden denn unsere übertragen? Melden wir uns hier aus Pepper River City. Es beginnt die Kür im Schimpfwörter-Schlittschuhfahren. Das ist es. Auf dem Eis. Und jetzt Igor rauf auf die Scheune. Er hat für seine Kür ein ganz besonders gemeines Schimpfwort gewählt. Gradovskia Domivicalic, was ins Deutsche übersetzt ungefähr so viel heißt wie dusseliger Kanalisationsüberprüfungsbeamter. Aus Gründen der Fairness haben die osteuropäischen Sportler in diesem Wettbewerb ja darauf verzichtet, kyrillische Buchstaben zu fahren. Auch die Asiaten ritzen nicht ihre Schriftzeichen ins Eis, sondern benutzen unsere Buchstaben. So haben alle Athleten die gleichen Chancen. So, Britschkow ist nun auf dem Eis. Herrlich, gerade eben das D angelegt als doppelter Trittberger. Britschkow, der wie die meisten Athleten von einem seiner Kinder trainiert wird, meistert das Schimpfwort geradezu grandios. Jetzt ist er gleich beim zweiten I angekommen. Das Wortungetüm Gradovskia Domivicalic ist schon halb fertig. Beim ersten I hat er eine wunderbare Piorette gezaubert, eine wahnsinnig schnelle Drehung und wieder setzt Britschkow an. Oh, ist das schön. Ist das schön. Britschkow macht sich ganz klein. In der Drehung geht er in die Knie. Er sinkt weit nach unten. Da fragt man sich wirklich, wie macht das der Kerl eigentlich? Ja, ist er denn aus Gummi? Er sinkt und sinkt und... Ja, aber verdammt, versinkt der Kerl davor uns etwa im Eis? Das kann doch nicht wahr sein. Britschkow hat sich bei seiner Piorette selbst ins Eis gebohrt. Ich würde mal behaupten, normalerweise muss so eine Eisfläche eine Piorette noch abkönnen. Der gute Britschkow hängt dort im Eis und winkt seinen Helfern zu. Die holen ihn jetzt heraus. Was für eine Sache. Unglaublich. Der arme Mann ist völlig durchnässt. Sowas darf einfach nicht passieren. Auch dann nicht, wenn man andere Olympische Spiele machen will. Das ist ein Skandal. Das Eis ist anscheinend viel zu weich, jedenfalls an bestimmten Punkten. Das ist Softeis, ist das. Also eine grandiose Enttäuschung, dieser Wettbewerb. Was für eine Blamage. Blamage, das ist fast noch zu freundlich. Was für eine Blamage. Klar, die Leute haben sich natürlich beschwert. Die haben gebuht und gepfiffen. Das ist bitter, wenn man so viel Arbeit in eine Sache steckt. Ich war mir ziemlich sicher, dass auch diese Panne kein Zufall war. Ob da doch der Verrückte mit seinen E-Mails dahinter steckte? Oder hatten wir uns einfach zu viel vorgenommen? Merkwürdig war auch, dass genau zu diesem Zeitpunkt ein Typ bei mir im Büro auftauchte. Eine ganz coole Socke. Coldfinger, Eddie Coldfinger. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr meine Hilfe brauchen könntet. Wie bitte? Was meinen Sie damit? Also hör mal, ihr habt doch ein Problem, oder? Das fällt doch jedem Blindfisch auf. Wieso? Und was haben Sie damit zu tun? Vor dir steht der beste Privatdetektiv der nördlichen Halbkugel, Kindchen. Mit mir an Bord wäre die Titanic nicht untergegangen und ich könnte mir denken, dass meine Spürnase für euch ganz nützlich sein könnte. Ich hab noch nie von Ihnen gehört und das Kindchen können Sie sparen, ja? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Natürlich hat keiner von mir gehört, ich arbeite doch geheim. Also pass auf, ich mach dir ein Angebot. Du erzählst mir dein Problem und ich löse es, okay? Hey, ihr braucht noch nicht mal Kröten rüberwachsen zu lassen. Das mache ich umsonst, gratis, weil mir eure Sache hier einfach gefällt. Ist das ein Angebot? Und woher soll ich wissen, dass Sie uns nicht irgendwie reinlegen? Reinlegen? Kein Problem. Du kannst jederzeit sagen, dass ich mich verzischen soll und schon bin ich weg. Hm? Also, was geht hier eigentlich vor? So viele Pannen, das kann doch wohl kein Zufall sein, oder? Nein, an Zufälle glaube ich auch nicht mehr. Aber das muss unter uns bleiben, klar? So lange, bis wir genaueres wissen. Kein Problem. Ich kann schweigen wie das Denkmal eines weltberühmten Dichters. Immer wieder gehen Sachen schief, aus unerklärlichen Gründen. Meistens, weil irgendjemand an unseren Sachen herumgebastelt hat. Also, da lag meine Spürnase doch richtig. Und außerdem, naja, schickt uns so ein Verrückter E-Mails mit gesprochenen Mitteilungen im Anhang. E-Mails? Völlig wirres Zeug. Wer sagt's denn, Kindchen? Gut, dass ihr jetzt euren Eddie Coldfinger Nennen habt. Sie mich nicht Kindchen. Ja, das mag ich nicht. Hey, komm, bleib cool. Wie man einem Tiger angewöhnt, nur durch brennende Reifen zu springen, so werde ich mir das Kindchen auch noch abgewöhnen. Hä? Jetzt lass uns erstmal ein Ohr in diese Mitteilungen werfen, okay? Emily. Was ist das denn für ein Werkzeugkasten mit Hörnern? Nennen Sie mich nicht Werkzeugkasten, ja? Mensch, ihr seid aber auch empfindlich. Was ist, Lino, noch ein Unglück? Fast korrekt. Der Chef von den richtigen Olympischen Spielen, Senior Ferreira, der will in exakt 10 Minuten eine Rede halten, im Radio. Na und? Stört uns doch nicht. Korrekt zusammengefasst wird er alle unsere Sportler auffordern, zu seinen Olympischen Spielen überzulaufen. Hier sei es viel zu gefährlich, zu viele Pannen, keine Profis. Womit der Boss da vielleicht nicht ganz Unrecht haben dürfte. So eine Gemeinheit. Kinder, das hören wir uns gleich ganz in Ruhe an. Jetzt aber erstmal zu euren verdächtigen Botschaften, ne? Wo gibt's die? Im Computerraum, kommen Sie. Ah. Emily, was ist das für ein Mensch? Heißt Coldfinger oder so und ist Detektiv. Vielleicht bringt's ja was. Hey, braucht gar nicht zu tuscheln. Ich hab nämlich Ohren so wie U-Boote Augen haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dann noch meine Nase. Moment, es scheint eine neue Nachricht angekommen zu sein. Sehr gut, das Problem ist gelöst. Jetzt müssen wir nur noch den Absender feststellen. Der Absender ist nicht feststellbar. Nicht feststellbar, ja gut. Vielleicht sollten wir uns dann erstmal die neue Nachricht anhören. Wahrscheinlich wieder irgendwelcher Schwachsinn, wenn ich den Typ zu fassen bekomme. Die Audiodatei wird gestartet. Das ist eine Plage mit euch, Lagen. Warum wollt ihr einfach nicht hören? Diese törichten Spiele bei euch müssen sofort aufhören. Sofort, verstanden? Ihr blamiert euch doch bis auf die Knochen. Diese Eisläufer, die langsam im Eis versinken. War das nicht ein herrlicher Einfall von mir? Davon könnt ihr mehr haben. Ich blamiere euch in Grund und Boden. Oder aber ihr hört endlich mit diesem Affentheater auf. Also, hört auf und verkündet noch heute das Ende sonst. Die nächste Panne wird noch viel peinlicher. Adios. Goodbye. Adios. Goodbye. Ein Adios macht noch keinen Spanier. Und ein Spanier macht noch keinen Sommer, ich schätze. Die Stimme, die hier aus der Kälte kam, gehört nicht etwa zu einem Torero, sondern zu einem völlig verrückten Ochsen. Sag ich doch die ganze Zeit. Ein besonders unappetitlicher Fall der Gattung Mensch. Arbeitet mit Stimmverzerrer. Und Sie meinen, der Typ steckt wirklich unter unseren ganzen Pannen? Meine Nase sagt ja, bloß wie finden. Befindet sich im Gesicht. Nicht die Nase, den Typ, du Blecheimer. Die Frage ist richtig, aber Senior Ferreira vom Olympischen Komitee hält gerade seine Rede. Abhören über das Internet. Wir können nur ernsthaft davor warnen, an diesen sogenannten anderen Olympischen Spielen teilzunehmen. Wir tun dies nur, weil uns die Menschen am Herzen liegen. Dieser Heuchler! Es erfüllt uns mit Sorge, dass bei diesen lächerlichen anderen Spielen eine Panne der anderen folgt. Es passieren gefährliche Unfälle. Wir können nur alle auffordern, nehmt teil an den echten, an unseren Olympischen Spielen. Hier steht der Sport noch im Mittelpunkt. Das ist nicht korrekt. Professionalität wird bei uns großgeschrieben. Wir haben ein Herz für den Sport. Willkommen im Schoß der olympischen Familie. Alter Schleimer. Naja, immerhin forderte der Typ unsere Leute auf, zu seinen Olympischen Spielen zu kommen. Das zeigt, wie ernst er uns als Konkurrenz nimmt. Wahrscheinlich machten ihm seine Werbeleute die Hölle heiß, schaute ja kaum mehr einer zu bei seinen Spielen. Keine Zuschauer, keine Werbegelder, so einfach ist das. Trotzdem, Lino hatte recht. Es fehlt ein exakter Plan, um unsere Spiele zu retten. Und nun wieder zu unserem Reporter Peter Hugenbart. Ja, meine Damen und Herren, was Sie hier im Hintergrund hören, das sind nicht etwa Teenies bei einem Popkonzert. Nein, das sind ausgewachsene Athleten. Wir befinden uns in der Endausscheidung des Eisblock-Zerkreischens. Ja, während wir darauf warten, dass die besten drei Athleten im Finale noch einmal gegeneinander antreten, habe ich die Gelegenheit, die Erfinderin dieser Sportart hier in unserer Reporterkabine begrüßen zu dürfen. Elisabeth Hoppe aus Botel. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Hallo. Eisblock zerkreischen. Was muss man sich darunter vorstellen? Wie geht das? Wir stellen einen riesengroßen Eiswürfel zur Verfügung und den müssen die Athleten zerkreischen. Zerkreischen? Wie geht denn das? Man muss so laut schreien, dass der Eisblock springt. Und das ist so ähnlich wie bei Glas und dann ist einfach alles kaputt. Wie bist denn du auf diesen Wettbewerb gekommen? Ist mal was anderes, als immer auf Rentieren zu reiten. Wieso bist denn du auf Rentieren geritten? War vorher mein Fachgebiet. Das Eisblock-Zerkreischen ist auf jeden Fall zu einem Publikumsmagneten geworden hier in Pepper River City. Die Besucher haben sich in ihre dicksten Pullover geworfen und stehen fasziniert am Rand des Ackers, auf dem der Wettbewerb veranstaltet wird. Wir haben sogar Fans gesehen, die das Gekreische mit Kassettenrekordern aufnehmen, obwohl ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass man sich das zu Hause noch einmal freiwillig anhört. Ich sehe, drüben auf dem Acker hat sich die Finalrunde schon gruppiert. Eine kleine Überraschung hat es dabei noch gegeben. Die 32-jährige Anja von Klarmann aus Wiesbaden hat es ins Finale geschafft. Das hatte der Deutschen eigentlich niemand zugetraut, litt sie doch zuletzt unter Formschwäche. So wird sie wohl auch hier im Finale keine Chance haben. Wir blenden uns ein und können verfolgen, wie ihr Sohn Moritz, der auch ihr Trainer ist, eindringlich auf die Sportlerin einredet. Du musst es schaffen, Mama. Wozu habe ich denn die ganze Woche mit dir trainiert? Ich kann aber nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Ich hab das Gekreische satt. Nun mach nicht schlapp. Ich will ein Schokoriegel. Noch 10 Sekunden? Da hörst du noch 10 Sekunden, dann musst du an den Start. Der ist so gewaltig riesig, der Eisbrocken. Den schaffe ich nie. Stell dir einfach vor, ich hätte 2 Wochen mein Zimmer nicht aufgeräumt. Ist mir doch egal. Und Mama, dann bleibt mir keine andere Wahl. Auf die Plätze. Keine Wahl? Fertig. Hier, fang das auf. Das. Los! Du schaffst es, Mama, du schaffst es! Das Eis knirscht schon! Und jetzt wirf noch eine! Weiter los! Es ist springt! Ja! Ja! Gewonnen! Gewonnen! Wer hätte das gedacht? Gratulation, Anja! Gold für Deutschland! Der Eisblock-Zerkreisch-Wettbewerb ist gewonnen! Nach so viel Pech, nach so viel Pleiten, nach so viel Pannen hat endlich einmal etwas geklappt. Wir freuen uns mit Anja und Moritz, wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, die Nachfrage gestattet sein sollte, wie diese Leistungsexplosion unserer deutschen Athletin eigentlich zu erklären ist. Sie war schwach, sie war ausgelaugt und jetzt ist sie ganz oben. Anja für Deutschland, die Medaillenfanfare erschallt. Dem Regelüberwacher, einem gewissen Lino, wird gerade der Koffer mit den Medaillen gebracht. Das ist nicht korrekt, das ist nicht korrekt. Sind Sie der Typ, der die Medaillen gebracht hat? Ich weiß nicht. Mir wurde nur gesagt, ich soll diesen Koffer abgeben. Exakter formuliert, den Koffer und die Medaillen darin. Aber der Koffer ist leer. Die Medaillen sind weg. Weg? Das weiß ich doch nicht. Ich weiß nichts. Keine Ahnung. Tut mir leid. Die Medaillen sind zurzeit leider nicht verfügbar. Die ausgezeichneten Athleten werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgezeichnet. Das ist nicht exakt. Schade. Da hatten wir uns gerade gefreut, dass endlich mal etwas klappt bei diesen Spielen. Und schon ist die nächste Blamage da. Was soll man dazu sagen? Olympische Spiele ohne Medaillen? Bei aller Sympathie, nun muss Schluss sein mit diesen Pannen, sonst kann man hier wirklich nur noch von einer Lachnummer sprechen. Tun Sie doch was, Herr Coldfinger. Ich dachte, Sie haben eine besondere Spürnase für solche Fälle. Ja. Also, Sie haben wohl mächtig Schnupfen mit Ihrer Spürnase, was? Jetzt warte mal ab, du wirst schon sehen. Coldfinger hat die Sache im Griff. Wir müssen nach altem Indianerrezept vorgehen. Wo Feuer ist, da ist auch Rauch. Wir müssen einfach die üblichen Verdächtigen unter die Lupe nehmen. Stimmt eigentlich. Wir sollten uns mal überlegen, wem es eigentlich nützt, wenn unsere Spiele so viele Pannen haben. Ja. Dann wären wir schnell bei den Verdächtigen. Genau. Und als erstes denke ich da an euren Bauern, diesen Mr. Schulz, der sich selbst immer nur technischer Direktor nennt. Mr. Schulz? Ja. Aber der hat doch mit seiner Farm erst alles möglich gemacht. Ja, und hat jetzt vielleicht die Schnauze voll. Vielleicht wird ihm alles zu viel. Mir ist da etwas ganz Besonderes aufgefallen. Erinnere dich an die letzte Botschaft von dem Verrückten. Da sagte der was mit Theater oder so. Oder aber ihr hört endlich mit diesem Affentheater auf, Affentheater auf, Affentheater auf. Und, was hat das mit Mr. Schulz zu tun? Erstaunlicherweise benutzt euer Mr. Schulz fast die gleichen Worte. Was meine Karpfen wohl zu diesen Schimpfwörtern sagen? Was für ein Affentheater. Affentheater. Affentheater. Na, geht das Lichtlein an? Der ist verdächtig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der ist immer so lieb. Ja. Und was für einen Nutzen hätte der? Aber wie wäre es denn mit unserem Kollegen vom Olympischen Komitee, dieser Ferreira? Was hat der nochmal gesagt? Hier steht der Sport noch im Mittelpunkt. Mittelpunkt, Mittelpunkt. Der würde alles tun, um seine Spiele zu retten. Und ihm laufen die Leute weg. Deswegen bekommt er auch kein Geld mehr für seine Werbung. Ja, das sind schlimme Schlingel, diese Olympiakerle. Stimmt schon. Aber meine Nase sagt mir was anderes, Kindchen. Coldfinger! Ja, ist ja gut, Kindchen. Kein Kindchen. Ja, also, hast du dir den letzten Wettbewerb ganz genau angeschaut? Natürlich, die Blamage war ja nicht zu übersehen. Das meine ich nicht. Ich sagte den Wettbewerb. Warum hat diese chancenlose Mutti da plötzlich gewonnen, ne? Dieser Moritz, ihr Trainer, der ist sehr verdächtig. Warum denn gerade der? Ja, das kommt mir einfach faul vor. Und meine Nase sagt, der hat noch mehr faule Eier gelegt. Da muss irgendwas anderes hinterstecken. Anderes hinterstecken. Anderes hinterstecken. Verdächtig ist übrigens auch euer blechgesichtiger Besserwisser. Lino? Na klar, zum Beispiel gerade bei der Medaillenübergabe. Die Medaillen sind zurzeit leider nicht verfügbar, nicht verfügbar, nicht verfügbar. Wenn eine Panne passiert, dann ist euer Blechkamerad immer in der Nähe. Aber doch nicht Lino. Wer weiß. Ach verdammt, so kommen wir irgendwie auch nicht weiter. Morgen früh wird das Wettsettern gestartet. Oh Mann, ich bin schon gespannt, was da wohl wieder passieren wird. Wir müssen etwas tun. Müssen etwas tun, genau, das würde ich auch sagen. Komm, mach dir keine Sorgen, Emily. Ich werde mich umhören, auch unter den Verdächtigen. Ich verspreche dir, dieser Fall ist im Handumdrehen gelöst. Lass das nur Coldfinger machen, Kindchen. Kindchen? Ist ja gut, ist ja gut. Es war echt zum Haare raufen. Wir kamen einfach nicht drauf, wer hinter der ganzen Sache steckte. Moritz, dessen Mutter so überraschend gewonnen hatte? Oder dieser Senior Ferreira? Oder wirklich Lino? Oder jemand ganz anderes? Oder vielleicht sogar Coldfinger selbst? Genau, Coldfinger. War das vielleicht die Lösung? Oder doch Mr. Schulz? Also, das soll noch einer verstehen. Was ist das denn für ein Ding? Das ist ein Eiskanu, Mr. Schulz. Eiskanu? Klar. Was für ein Affentheater. Eiskanu? Wer kommt auf sowas? Ich habe mir diese Sportart ausgedacht. Ach, und wie geht das mit diesem Eiskanu? Was macht man damit? Da wird aus Eiswürfeln ein Kanu gebaut, das wird in warmes Wasser gelassen und dann setzt sich der Athlet hinein und dann irgendwann, das Kanu löst sich ja auf, plumpst er dann ins Wasser. Und wer am weitesten kommt, bevor er im Wasser landet, der hat gewonnen. Da kloppen die also so ein Boot aus Eis, um im Wettbewerb damit abzusaufen? Auf Ideen kommen die Leute. Hey, Tag, Mr. Schulz. Immer noch guten Mutes? Guten Mutes? Klar, Mr. Coldfinger. Haben Sie sich diese Eiskanu mal angesehen? Na klar. Das ist doch ein cooler Spaß. Na warte, du alter Schlawiner, dich krieg ich noch. Pizza Funghi, Pizza Speciale. Was für ein Duft. Prosciutto, Salami, Frutto di Mare, Pizza. Wie sagte schon Sherlock Holmes, erst die Nase, dann der Magen, dann der Kopf. Hey Meister, rück mal eine Scheibe Pizza rüber mit allem drauf. Pizza con tutto, null problemo, extra scharfe. Aber claro, genau das Richtige für Coldfinger. Sisi. Sag mal, mein Guter. Ist dir vielleicht in den letzten Tagen irgendetwas aufgefallen? Was ist aufgefallen? Das Wetter wird schlechter. Ist er das? Lass mal, ist schon gut. Kümmere dich lieber um die Pizza. Wieso aufgefallen? Pizza ist Pizza. Naja, weil hier immer so viel schief geht. Bei mir nichts geht es schief. Meine Pizza ist immer die erste Sahne. Bitte schön. Hey, besten Dank, Meister. Lecker. Ich bin Coldfinger, der Olympiadetektiv hier. Oh. Deswegen frage ich, man muss jede Information nutzen, die man bekommen kann. Da sind einfach zu viele Pannen, das muss aufhören. Morgen ist der Wettkampf der Wettzitterer. Da darf das keine Blamage mehr geben. Hey, nimm meine Pizza Peperoni und du wirst nie wieder zittern vor Kälte, hä? Aber das ist doch das Verrückte. Da in dem Wettbewerb, da wollen die Leute doch zittern. Echt coole Sache, was? Wir haben da eine ganz spezielle Kältemaschine, so einen umgekehrten Föhn. Damit fängt das Zittern an. Eine Föhne mit der Gefrierpunkt? Schön! Ja, das ist ein gefährliches Teil, diese Kältemaschine. Wenn die Kabel falsch stecken, dann frieren auf einmal ganz andere Leute. Das Publikum oder wer auch immer. Hey, das ist eine gute Pizza, die ist echt lecker. Natürlich echt lecker, ist mit dem italienischen Feuer, mit der echten Peperoni. Und diese Maschine, sehr interessant, macht er alle kalte? Wie das geht? Kabel, falsches Deck. Nein. Das reicht schon, wenn du den Schalter verkehrt rumdrehst. Hochempfindliches Teil das. Dann strahlt das Ding genau in die Gegenrichtung. In die Gegenrichtung. Genau, ich verstehe. Ja. Also, wem erzähle ich das eigentlich? Ich habe leider noch eine Menge zu tun, Verdächtige vernehmen und so. Du verstehst? Was macht das? Sie, oh, aber bitte nicht. Geht da auf ein Haus. Cool. Danke, Meister. Hey, schalt mal deinen Fernseher lauter. Dass dieser Klicker, der sagt was zu unseren Olympischen Spielen, das muss ich sehen. Nur Problemo, Mister. In Pepper River City ist uns Sabine Kagel zugeschaltet. Hallo, Sabine. Hallo. Was für eine Sportart hast du dir ausgedacht? Den Pinguin Snowboard Cup. Pinguine auf einem Snowboard? Wie soll das funktionieren? Also das ist eine Pinguinmannschaft aus 6 Pinguinen und die müssen auf dem Snowboard, also im Slalom, den Berg runter glitschen. Und, ja, und dann am Ende ist dann noch so eine Schanze, wo die springen müssen. Und das ist die erste Sportart, wo Doping erlaubt ist. Es gibt für die Pinguine vorher Lebertran. Darüber, dass Medaillen bei diesen Olympischen Spielen verschwunden sind, haben wir schon berichtet. Beim Pinguin-Snowboarden gibt es jetzt einen ganz besonderen Preis. Wie sieht der aus? Also es ist eine goldene Trophäe, also ein Pokal, wo dann 6 Heringe drin sind für die Pinguine. Sabine Kagel, herzlichen Dank für dieses Interview. Tschüss. Und wir hoffen natürlich, dass wenigstens bei diesem Wettbewerb alles klappen wird. Das Wetter. Unsere Spiele gingen natürlich weiter, wir aber warteten nur darauf, wo und wann die nächste Panne passieren würde. Ich machte mir vor allem Sorgen um den Wettzitterwettbewerb. Würde Coldfinger wirklich alles im Griff haben? Gab es einen Verdächtigen, den er überführen konnte? Oder ging auch dort wieder etwas in die Hose? Mir ging's so mies, ich hätte beim Wettzitterwettbewerb die größten Chancen gehabt. Ich musste hilflos mit ansehen, wie alles seinen Lauf nahm. Meine Damen und Herren, als oberster Schiedsrichter darf ich Sarah Salier, die Erfinderin dieser Sportart, zu mir bitten. Sarah erklärt die exakten Regeln dieses Wettbewerbs. Also 10 Wettzitterer stellen sich nebeneinander auf und wir sorgen dann dafür, dass der Bereich möglichst kalt wird. Und dann müssen die Wettzitterer halt die beste Möglichkeit finden, am meisten zu zittern und zu wippern. Wer hat am Ende gewonnen? Dafür stellen wir dann einen Zitterfrequenzregulator auf, der das Ganze aufnimmt und in Zahlen umwandelt. Und damit wird dann am Ende festgestellt, wer am meisten gezittert hat. Ich möchte noch hinzufügen, dass wir uns bemühen, für alle Teilnehmer die exakt gleichen Ausgangsbedingungen zu schaffen. Deswegen werden die Athleten von unserem Kühlstrahler mit exakt minus 10 Grad Celsius bestrahlt. Achtung, ich starte unser Gerät. Ich bitte den ersten Kandidaten, sich in Position zu begeben. Ich begrüße Sie im Sportjournal. Wir berichten live von den Wettbewerben der Wettzitterer. Sie haben noch nichts verpasst. Der erste Kandidat hat sich gerade erst vor diese geheimnisvolle Kältemaschine gestellt. Um diese Maschine hat es ja eine Menge Gerüchte gegeben. Um weiteren Pannen vorzubeugen, man munkelt sogar von gezielten Murksereien, ist dieser Kälteföhn bis zum letzten Augenblick geheim gehalten worden. Niemand weiß wirklich, wie das Ding funktioniert. Aber dass dieser Föhn funktioniert, das ist wohl sicher. Selbst hier in unserer Reporterkabine wird es spürbar kälter. Merkwürdig nur, dass der erste Wettzitterer da unten irgendwie nicht in Form kommt. Moment, entschuldigen Sie, meine lieben Hörer, ich muss mir kurz meine Jacke anziehen. Eine Heizung gibt es hier ja nicht. Und dort unten, der Athlet hat sich seiner Kleidungsstücke entledigt. Der Mann ist ja fast nackt und steht im Strom dieser Kältemaschine. Aber der Kerl schwitzt. ich kann es wirklich beschwören. Dem ersten Kandidaten läuft der Schweiß die Stirn hinab. Ist das Lampenfieber oder... wieso ist es denn hier in der Kabine nur so kalt? Wir sitzen ja direkt hinter dem Kältestrahler und können alles ganz genau verfolgen. Ich sehe Lino, wie er hektisch mit seinem ausfahrbaren Temperaturmessarm die Kälte misst. Aber es ist, wie es ist. Dort draußen wird geschwitzt und mir ist so furchtbar kalt. Furchtbar kalt. Ich friere gerade ein. Meine Hände. Mein Kollege nebenan scheint in einen Eisblock verfroren zu sein. Eisblock. Eisblock. Ich verstehe das einfach nicht. Wie konnte das passieren? Niemand wusste davon, dass die Maschine nach hinten herauskühlt, wenn die Kabel falsch gesteckt sind. Niemand. Das war doch aber irgendwie auch cool, oder? Sah aus, als würde der Reporter zum Eisblock. Den Leuten hat das gefallen. Coldfinger. Diese Reporter, die machen doch sonst auch immer so coole Sprüche. Das war eine weitere Panne, so eine, wie sie verhindern sollen. Ja, ist ja gut, keine Sorge, ja. Ich hab alles im Griff. Das erzählen Sie, seit Sie hier aufgetaucht sind. Haben Ihre Nachforschungen denn irgendwas ergeben? Ich hab sie alle abgeklopft. Sogar diesen merkwürdigen Mr. Schulz. Ist aber nichts Auffälliges dabei herausgekommen. Das ist doch auch merkwürdig, oder? Und zusätzlich habe ich noch die Leute auf dem Platz befragt. Ganz diskret natürlich. Sogar so einen Pizzabäcker habe ich interviewt. Und was hat er gesagt? Nichts. Absolut nichts. Er wollte mir eine Pizza Pepperoni andrehen, um bei dieser Kältemaschine nicht zittern zu müssen. Der hat gar nicht gerafft, dass die Leute zittern sollen. Und dann habe ich ihn gefragt, Sie haben ihm von der Kältemaschine erzählt? Ja, warum denn nicht? Stand ja in jeder Zeitung, dass es da diese geheimnisvolle Maschine geben soll. Aber haben Sie ihm auch erzählt, wie sie funktioniert und dass das Ding auch rückwärts frieren kann? Keine Ahnung. Kann schon sein. Wenn ich mich recht erinnere, wahrscheinlich wohl. Coldfinger, Sie sind spitze! Tatsächlich? Jetzt wissen wir endlich, wer hinter der ganzen Sache steckt. Das war eine geniale Falle. Geniale Falle, ja klar. So ein Spürnäschen wie mich kann man ja schließlich nicht so einfach reinlegen, oder? Es fragt sich bloß, was so ein Pizzaverkäufer gegen unsere Olympischen Spiele haben könnte. Ja, was könnte der dagegen haben? Hey, unser Verrückter hat uns wieder mal eine Nachricht geschickt. Lass uns gleich mal reinhören. Hallo, sicherlich wartet ihr schon sehnsüchtig auf eine neue Nachricht von mir, was? Um eines gleich klarzustellen, ich bin verdammt sauer. Ihr gehorcht mir immer noch nicht und macht mit euren Spielen weiter. Das ist nicht gut für euch. Dank eures überaus blöden Detektivs konnte ich beim Wettzittern eingreifen. Was für eine herrliche Blamage. Aber jetzt ist Schluss, da. Ich warne euch, beim Schneeball-Schneeballwerfen werdet ihr was erleben, ha? Hört lieber auf. Adios. Goodbye. Wir werden schon noch herausbekommen, wer du bist. Keine Sorge, Schweinebacke. Selber überaus blöd, dieser Typ. Und ist das der Pizzaverkäufer? Haben Sie die Stimme erkannt? Ich weiß nicht. Kann schon sein. Kann aber auch nicht sein. Ja, worauf warten Sie noch, Coldfinger? Schnappen Sie sich den Pizzamann. Natürlich war der Pizzabäcker schon über alle Berge. Der war zwar eine heiße Spur, aber warum sollte ein Pizzabäcker unbedingt wollen, dass wir aufhören? Das ergab alles irgendwie keinen Sinn. Das Einzige, was wir wussten, war, dass der Typ beim Schneemänner-Schneeballwerfen wieder zuschlagen wollte. Auch wenn wir keine Ahnung hatten, wie, wir mussten versuchen, es zu verhindern. Der Wettbewerb beginnt in 2 Minuten. Ich bin mir sicher, dass irgendwas passiert. Ganz cool bleiben, Kindchen. Coldfinger. Ist ja gut, ist ja gut. Vielleicht geschieht ja auch gar nichts. Das würde mich ärgern. Diesmal wollte ich beim Wettbewerb mitmachen. Ich meine, dass nichts Schlimmes passiert. Keine Pannen oder so. Wer es glaubt, wird selig. Jetzt ist es nur noch 1 Minute bis zum Start des Wettbewerbs. Ja, das ist ja toll. Die Uhr lesen kann ich auch. Und der Wettbewerbsaufbau ist nicht korrekt. Hä? Er entspricht nicht dem Regelwerk. Was willst du damit sagen? In den Spielregeln ist von 12 Schneemännern die Rede, die getroffen werden müssen. Hier aber stehen 13. 13? Und du meinst, einer davon könnte vielleicht nicht echt sein oder dazugemogelt? Das wäre eine mögliche Erklärung. Kein Problem. Ich hau die Dinger einfach um, dann sehen wir schon, ob was mit einem der Teile nicht in Ordnung ist. Das werden sie schön bleiben lassen, Coldfinger. Das wäre nur eine neue Blamage. Der Wettkampf würde platzen. Und wenn man sie einfach ein bisschen anschmelzen würde? Ich könnte es ja mal mit einem Feuerzeug versuchen. Ich bring die Schneemänner auf Temperatur. Temperatur, das ist es. Temperatur. Tja, hast du Fieber oder was? Ich kann mit meinem Temperaturmessarm den Kältegrad der Schneemänner kontrollieren. Das kann uns weiterhelfen. Los, schnell! Und wenn das gefährlich ist? Keine Sorge, ich bin doch dabei. So, Schneemann Nummer 1, Lino? Messe minus 3 Grad im Innern. Scheint alles korrekt zu sein. Weiter, schnell, der nächste Schneemann. Und? Minus 3 Grad im Innern. Scheint alles korrekt zu sein. Also, das bringt's ja wohl auch nicht, oder? Da stehen noch 11 Schneemänner. Coldfinger, die müssen wir noch schaffen. Los, Lino, Schneemann Nummer 3. Aua. Nicht korrekt. Messe 36 Grad Wärme. 36? Was? Wusste ich's doch, da steckt einer im Schneemann drin. Starte die umgepolte Kältemaschine als Wärmemaschine. Auftauvorgang beginnt. Das ist er, der Pizzaverkäufer. Was ein verdammter Mist! Melde Person erkannt. Das ist der Kerl, der mir den leeren Medaillenkoffer gegeben hat. Das muss ein Ende haben, dieses Affentheater. Also, wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Kerl, der beim Schimpfwörter-Schlittschuhlaufen die Temperatur des Eises einstellen sollte. Ihr ruiniert mich. Kapiert ihr das denn nicht? Wenn ich mich kurz einschalten dürfte, klickert mein Name von der Tageswelt. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das Direktor Manfred Mahlzeit von den Goldschokowerken. Wer? Und dann klärte sich alles ganz schnell auf. Klickert hatte recht. Vor uns stand wirklich dieser Direktor Mahlzeit von den Goldschokowerken. Seine Firma war der Hauptsponsor der richtigen Olympischen Winterspiele. Dafür hatte Mahlzeit viel Geld bezahlt. Sehr viel Geld. Sehr, sehr, sehr viel Geld. Und jetzt ging alles baden, weil die Leute viel lieber bei unseren Spielen zuschauten und niemand etwas von seinen Schokoriegeln wissen wollte. Deswegen hat er mit allen Mitteln probiert, uns zu blamieren, damit wir aufhören mit unserem Wettbewerb. Eine merkwürdige Type. Merkwürdige Spiele? Das geht doch nicht. Tja, was macht man mit so einem Kerl? Coldfinger wollte, dass wir ihm eine Tracht Prügel verpassen. Lino meinte, der korrekte Weg sei der Gang zur Polizei. Und Mr. Schulz wollte, dass der Typ bei ihm den Schweinestall ausmistet. Da kam zum Glück gerade Moritz vorbei. Ihr erinnert euch, der Sohn von dieser Kreisch-Wettbewerb-Mama? Der hatte die beste Idee. Direktor Mahlzeit wurde beim großen Finale der Schneeballwerfer einfach als Schneemann aufgestellt. Und wenn die mit ihren Schneebällen treffen? Tja, Pech gehabt. Der letzte Schneeball hat ihn voll getroffen. Boah, ausgerechnet der letzte Schneeball. Voll ins Hemd gerutscht. Boah, eklig. Richtig eklig. Bah. Übrigens, unsere Wettbewerbe gingen natürlich weiter und wurden ein Riesenerfolg. Das Finale wurde in die ganze Welt übertragen. Wir waren der Hit. Spiele erfolgreich beendet. Eines aber interessierte mich dann doch noch. Wie war es Moritz eigentlich gelungen, dass seine Mutter den Eisblock-Zerkreisch-Wettbewerb gewonnen hatte? Gab es da einen Trick? Also Moritz, hier sieht und hört uns keiner. Ich werde auch nichts verraten, echt nicht. Wie hast du das angestellt? Na, ganz einfach. Ich habe ihr was ins Hemd gesteckt. Was denn? Ein Schreiapparat? Ach Quatsch. Meine Rosi. Hä? Das ist eine Tarantelspinne. Allerdings entstachelt. Willst du auch mal? Hey Emily, du hast Talent. Im nächsten Jahr solltest du auch mitmachen. Der letzte Schneeball trifft. Hörspiel von Rainer Gussek und Bernhard Lassalle. Mit Lara Wutz, Christoph Stadler, Lukas Wittern und den 7 Gewinnerkindern eines Ideenwettbewerbs um verrückte Sportarten. Mit Peter Kämpfer als Eddie Coldfinger, Benjamin Uzerath als Lino, Hermann Lause als Mr. Schulz, Gabriele Blum als Eisblockzerkreischerin, Rolf Nagel als Senior Ferreira vom Olympischen Komitee, Henning Fenske als Klickert von der Tageswelt, Douglas Welbert als Sportreporter und Dirk Böhling als Mr. X. Musik Jan Christoph, tontechnische Realisation Uli Poggensee und Christina Ocker, Regieassistenz Judith Büschlepp, Regie Hans-Helge Ott, Dramaturgie Jörg-Peter Ahlers. Ein gemeinsames Projekt von NDR, WDR, HR und Radio Bremen und der Kinderzeitschrift Geolino.